If you have your Bibles with you, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, I would like to continue in our series. Möchte fortfahren in unserer Serie. And this is the series on discipleship. Das ist eine Serie über die Jüngerschaft. And this is the third on the habits of disciples. Und das dritte über die Gewohnheiten eines Jüngers, eines Nachfolgers. Lord Jesus, bless these words this morning. Herr Jesus, segne diese Worte. To our hearts, I pray. Mach zum Segen für unsere Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's turn to James chapter 1. Schlagen wir hin zu Jakobus Kapitel 1. In 2 Peter chapter 1. Im 2. Petrus Kapitel 1. We're extracting 9 habits out of chapter 1. Haben wir 9 Gewohnheiten aus dem Kapitel 1 bezogen. There's 8 disciplines mentioned in verses 5 and 6. In den Versen 5 und 6, da gibt es bereits 8 Übungen. But there's one in verse 1 also. Aber da gibt es eine weitere im Vers 1. Which makes 9. Dann sind es 9. And that first one is the most foundational. Und diese erste Gewohnheit ist die grundlegendste. And it's receiving. Und die besteht darin, dass wir empfangen. And unless we have a time that we receive from the Lord, es sei denn, dass wir uns diese Zeit nehmen, auch vom Herrn zu empfangen, we're not going to finish the course. Werden wir unseren Lauf nicht vollenden können. The church service is not the place where I only come to hear from the Lord. Der Gottesdienst ist nicht der einzige Platz, wo ich hinkommen kann, um vom Herrn zu hören. The church service is where I get my second and third confirmation that God has spoken to me. Im Gottesdienst bekomme ich mein zweites oder drittes Zeugnis, dass der Herr bereits zu mir gesprochen hat. The Lord should have been speaking to me throughout the week. Während der Woche hätte der Herr schon zu mir sprechen sollen. And then it's confirmed on Sunday. Und so erhalte ich hier eigentlich nur die Bestätigung am Sonntag. Supernaturally. Eine übernatürliche Bestätigung. When the preacher preaches the message, wenn der Prediger die Botschaft predigt, it's very similar to when the Lord multiplied the fish and the bread. Ist sehr, sehr ähnlich, wie als der Herr Brot und Fisch vermehrte. How can God feed us all at the same time? Wie kann Gott uns nähren, alle zur selben Zeit? How can he supply for every single situation at the same time? Wie kann er für jede einzelne Situation zur gleichen Zeit etwas bereit haben? But he does. Aber es ist so, er hat es. And our second habit, unsere zweite Gewohnheit, is to confess. Die besteht im Bekennen. We talked about David last week. Wir haben letzte Woche über den David gesprochen. His great confession before Goliath. Sein großartiges Bekenntnis vor dem Goliath. And all the world will know that there's a God in Israel. Damit die ganze Welt wisse, dass es einen Gott in Israel gibt. And this army will know. Und damit diese Armee weiß. That God does not deliver with sword or spear. Dass Gott nicht durch das Schwert oder den Speer befreit. For the battle is the Lord's. Denn die Schlacht ist eine Schlacht des Herrn. And the Apostle Paul's great confession in Romans 8. Oder das Bekenntnis des Paulus in Römer 8. If God is for us, who can be against us? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? If he did not spare his only son, wenn er seinen einzigen Sohn nicht zurückgehalten hat, but delivered him up for us all, er ihn aber für uns alle hingegeben hat, how shall he not with him give us all things freely? Und wie sollte er uns mit ihm dann nicht alles freigebig geben? Then he goes on to say that in all things we are more than conquerors. Dann fährt er fort und sagt, in allem sind wir mehr als Überwinder. Through him who loved us. Durch den, der uns geliebt hat. Now these are habits. Und das sind Angewohnheiten. And if we continue to repeat them, und wenn wir darin fortfahren und uns darin üben, sie immer wieder zu wiederholen, we will do them almost we will do them automatically. Dann kommen sie fast automatisch. What if I'm listening to the Lord and he's speaking to me? Was geschieht, wenn ich dem Herrn zuhöre und er spricht zu mir? But I'm not confessing. Aber ich bekenne das nicht. What are the chances of me being a doer of the word? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zu einem Täter des Wortes werde? Let's look at James chapter 1. Schauen wir uns einmal Jakobus Kapitel 1 an. The third habit, die dritte Angewohnheit, is being a doer of the word. Die besteht darin, ein Täter des Wortes zu sein. It says in 2 Peter, add virtue to your faith. Da heißt es, fügt eurem Glauben die Tugend hinzu. Now we've defined faith as believing and confessing. Wir haben Glauben definiert als Glauben und auch Bekennen. Or we could say receiving and confessing. Wir könnten auch sagen, empfangen und bekennen. And to this we have to add now a very crucial habit. Und dem müssen wir jetzt eine ganz entscheidende Angewohnheit hinzufügen. And Peter continues and he says, if you have all of these, weil ja im Weiteren dann Petrus sagt, wenn all diese Dinge bei euch vorhanden and sind, they are all increasing, und wenn sie bei euch zunehmen, you will never stumble. Dann werdet ihr niemals stolpern. You'll never be short-sighted. Ihr werdet nie kurzsichtig sein. You will finish your course. Ihr werdet euren Lauf vollenden. When you finish, you will be richly received into the kingdom of God. Und wenn ihr dann euren Lauf vollendet, ihr werdet dann reichlich im Übermaß in das Reich Gottes aufgenommen werden. Well done, well done. Gut gemacht. Boy, I want to hear those words. Ach, ich möchte diese Worte hören. If I don't hear those words, I'm going to be sad for the next 100,000 years. Wenn ich diese Worte nicht höre, ich werde da für die nächsten 100,000 Jahre traurig sein. Could you imagine you get there and then you're standing before the Lord? Stellt euch vor, ihr kommt dann dorthin und ihr steht vor dem Herrn. You've had one life. Ein Leben hast du gehabt. One life to live in thankfulness to Him. Ein Leben, was du leben konntest in Dankbarkeit ihm gegenüber. One life to express all of your appreciation for what He did. Ein Leben, in dem du all deine Wertschätzung ausdrücken konntest gegenüber dem, was er getan hat. And as you stand before Him, you realize that your life was just all oriented toward yourself. Und während du dann vor ihm stehst, erkennst du, dass dein Leben einfach nur ganz auf dich selbst orientiert war. What a sad day. Was für ein trauriger Tag dann. Now this word, it says add virtue. Dieses Wort, da heißt es, füge die Tugend hinzu deinem Glauben. This word is the Greek word arete. Das griechische Wort für Tugend ist arete. It's the same word used in verse 3. Das ist das gleiche Wort, was im Vers 3 verwendet wird. Where it says, by his glory and his arete, by his glory and excellence, he's given us great promises. Durch seine Herrlichkeit und durch seine Exzellenz hat er uns diese großartigen Verheißungen geschenkt. So now he's saying, now you add excellence to your faith. Nun sagt er, nun füge deinem Glauben diese Exzellenz hinzu. And this word is only used 4 times in the New Testament. Und dieses Wort arete ist nur 4-mal im Neuen Testament verwendet worden. And in 1 Peter 2:9 it's used. Im 1. Petrus 2:9. We are a chosen generation. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht. A royal priesthood. Eine königliches Priestertum. A holy nation. Eine heilige Nation. That we should show forth the excellencies of him who called us out of darkness. Wir sollten die Exzellenz von ihm hervorweisen, der uns hier aus der Finsternis berufen hat. We are called. Wir sind berufen. To celebrate. To feiern, to proclaim, zu verkünden. One scholar said to advertise. Ein Schriftgelehrter sagte, es wirklich zu promoten, zu werben damit. All that God has done for us in history. Dass wir wirklich Werbung machen für all das, was der Herr, das heißt Gott, für uns getan hat. So this little Greek word arete. Dieses griechische Wort arete. The best definition is. Die beste Definition dafür ist. A praiseworthy act. Eine lobenswerte Tat. Something that we do that is worthy of the praise of God. Etwas, was wir tun, was dem Lobpreis Gottes wert ist. Now, how can I do something that's worthy of God's praise if I'm not listening to God? Wie kann ich etwas tun, was Gottes Lob wert wäre, wenn ich Gott gar nicht zuhöre? Is it possible? Ist es möglich? To listen to God. Auf Gott zu hören. All right, now I'm going to back up one more time. Go to James chapter 1. Gehen wir zu Jakobus Kapitel 1. This is such a packed message. Das ist eine Botschaft, die so geladen ist. I'm being careful to not go somewhere that's going to take 20 minutes. Also muss es jetzt ganz sorgfältig sein, dass ich nicht in eine Richtung gehe, die jetzt einfach 20 Minuten kostet. Okay, let's look at verse 19 of James 1. Jakobus 1, Vers 19. My dear brothers, take note of this. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, everyone should be quick to listen, jeder Mensch sei schnell zum Hören, slow to speak, langsam zum Reden, slow to become angry, langsam zum Zorn. What did it say? Quick to listen. Da steht nicht schnell zum Hören. To who? Ja, wem? To God, of course. Na Gott natürlich. Right? For man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Things are not going to go our way. Die Dinge werden nicht nach unserem. And when they don't go our way, we get angry. Also, es kann sein, dass Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Und wenn es dann nicht so läuft, werden wir zornig. But our anger and our own efforts will not bring about God's plan for our life. Aber unser Zorn und auch unsere eigene Anstrengung wird nicht Gottes Plan in unserem Leben zur Erfüllung bringen. So be quick to listen. Also seien wir doch vielmehr schnell mit dem Zuhören. Verse 21. Vers 21. Therefore, get rid of all moral filth and evil that is so prevalent. Und deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit. And humbly accept the word planted in you. Und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf. Which can save your soul. Das eure Seelen zu erretten vermag. From the circumstances of life. Von den Umständen des Lebens. From yourself, from other people. Von dir selbst oder auch von anderen Leuten. Be quick to hear. Seid schnell beim Zuhören. Let God's word be implanted in your heart. Lasst Gottes Wort in euren Herzen eingepflanzt sein. And it can save your life. Und das kann euer Leben retten. If you confess it. Wenn ihr es bekennt. And then implement it. Und es dann auch umsetzt. Now this third habit is crucial. Diese dritte Angewohnheit, sie ist ganz entscheidend. Because if I listen, denn wenn ich zuhöre, and don't implement, es aber nicht umsetze, Jesus said in Luke 6. Jesus sagt in Lukas 6. Why do you call me Lord, Lord, and don't do what I say? Warum nennt ihr mich Herr, Herr, aber tut nicht, was ich sage? It's like a man who builds a house. Es ist wie ein Mann, der ein Haus baut. And he builds on the sand. Und er baut auf Sand. He listens to my word. Er hört auf mein Wort. But he doesn't implement it. Aber er setzt es nicht um. The implementing of his word is the foundation of our life. Dieses Umsetzen des Wortes, es anzuwenden, ist die Grundlage unseres Lebens. Now just being a doer is not the solution. Nur einfach einer zu sein, der immer tut und tut und tut, ist nicht die Lösung. Being like Martha is not the solution. Wie Martha zu sein, ist nicht die Lösung. But being only like Mary is also not the solution. Aber nur so wie die Maria zu sein allein ist auch nicht Martha die Lösung. Martha was working, working, working, working. Die Martha hat gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Mary was listening, listening, listening, listening. Und Maria hat zugehört, zugehört, zugehört und zugehört. Mary chose the better part. Maria hat sich den besseren Teil because erwählt. It's the foundational part, denn das ist ja der Teil, des das Fundament baut. But the best part, aber das Beste ist is doch, to be both of them. Ist doch zusammen zu sein. First to listen, erst zuzuhören and then to do. Und es dann auch zu tun. Let's continue here in verse 20. Hier weiter. 22. Vers 22. Do not merely listen to the word. Seid aber Täter des Wortes. Und nicht allein höre, and so deceive yourselves. Die sich selbst betrügen. Do what it says. Tut, was es sagt. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. And immediately forgets what he looks like. Denn er selbst hat sich betrachtet und ist weggegangen und hat es zugleich vergessen. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut Remember, hat. That was our first message. Das war unsere erste Botschaft, das Gesetz, was uns Freiheit gibt. The freedom of discipleship. Die Freiheit der Jüngerschaft. You realize that God is the one who does it in you. Du erkennst, dass es Gott ist, der dieses Ding in dir wirkt. So we look into the law gives us freedom and continue to do this, not forgetting what he has heard. Und so schauen wir hinein in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Und wir bleiben dabei, indem wir nicht ein vergesslicher Hörer sind. But doing it, he will be blessed in what he does. Oder indem er ein Täter des Wortes ist. So, der wird in seinem Tun glückselig sein. I go to the word. Gehe zum Wort. God speaks to me, Gott spricht zu mir. And I forget what he said. Aber ich vergesse, was er gesagt hat. I go to the Word. Ich gehe zum Wort. And God says, "You're proud." Gott sagt mir, du bist stolz. Repent or apologize to your spouse. Kehre um und entschuldige dich auch bei deiner Frau. And I say, "You're right." Oder bei deinem Mann und du sagst, ja, stimmt. And then I don't do it. Dann mache ich es aber nicht. God says, "You know, you're very unkind." Gott sagt, du bist sehr unfreundlich. And you say, "Yeah, you're right." Und du sagst, das stimmt. And then you walk away and you're still unkind. Und du gehst los und du bist immer noch unfreundlich. There's no effort to implement what God is saying. Da gibt es keine Anstrengung, das umzusetzen, was Gott gesagt hat. Now I want to read a definition of procrastination. Ich möchte eine Definition vorlesen über etwas verzögern, etwas einfach ohne Grund hinzuziehen. This comes out of the dictionary. Procrastination. Diese Verzögerung bedeutet, to put off acting, es einfach abzulegen oder beiseite zu legen, etwas zu tun, because of a habit of carelessness. Wegen dieser Angewohnheit der Sorglosigkeit oder Unbekümmertsein. Can you see it? Könnt ihr das sehen? That not implementing what we hear is a bad habit. Nicht umzusetzen, was wir gehört haben, ist eine schlechte Gewohnheit. It needs to be replaced with a better habit. Sie muss ersetzt werden, a good habit, mit einer guten Angewohnheit. But making new habits doesn't come easy. Aber neue Angewohnheiten sich anzueignen, das ist nicht so leicht. It takes effort. Es braucht ein bisschen Anstrengung. It's difficult at first. Am Anfang ist es gar schwer. There has to be intentionality. Da braucht es diese Absicht dahinter. I really got to do this. Das muss ich jetzt wirklich tun. I've said it before that in the morning now, before I do anything in the morning. Ich habe das gesagt, am Morgen, bevor ich irgendetwas anderes tue am Morgen. I have my Bible right next to my bed. Da habe ich meine Bibel, die liegt direkt neben meinem ready Bett. Ready for God to speak to me. Und liegt bereit, auf dass Gott zu mir sprechen kann. I don't go to the bathroom, I don't do anything before I read it. Ich gehe nicht auf Toilette, ich mache gar nichts, bevor ich nicht darin gelesen habe. Because I have such a bad habit. Denn ich habe so schlechte Angewohnheiten. Of being so quickly distracted by all the requirements of the day. Es kann so leicht sein, dass ich da abgelenkt bin von all den Anforderungen des Tages. And I said, I'm not even going to go to the bathroom before I read the word. Dass ich mir vorgenommen habe, ich werde nicht einmal auf Toilette gehen, it's going to be bevor ich nicht zuerst in der Bibel gelesen habe. And you know what? Und weißt du was? In the beginning it was not easy. Am Anfang war es nicht leicht. Because I had to go to the bathroom. Weil ich musste auf Toilette. Now it's getting easier. Jetzt wird es leichter. It's just getting used to it. Ich gewöhne mich daran. And I'm beginning to really see the results of it. Und jetzt sehe ich sogar die Ergebnisse davon. Because God is really speaking. Weil Gott wirklich spricht. He's giving me wonderful things. I'm thinking, wow, I can't believe I didn't do this first. Er gibt mir wunderbare Dinge und ich denke, oh Mann, warum habe ich das nicht immer so gemacht? I can't believe I waited till I got in the car to do this. Ich kann gar nicht warten darauf, ins Auto zu kommen, um dann auch dort die Bibel mir zu ergreifen. Okay, let's read on a little bit. Schauen wir mal weiter. James chapter 1, verse 26. If anyone considers himself religious and yet does not keep a tight rein on his tongue, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, he deceives himself and his religion is worthless. Sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Isn't it interesting that he brings the tongue right there? Ist nicht interessant, dass er genau dort die Zunge erwähnt? If I don't have a confession that's correct, wenn ich kein korrektes Bekenntnis habe, it doesn't matter what God has been telling me, dann spielt es keine Rolle, was Gott mir gesagt hat. It's the tongue that will either depower or empower me into action. Es ist die Zunge ja, die mich entweder entmachtet oder bevollmächtigt zu meiner Handlung. God can say the clearest thing to me. Gott kann mir die klarsten Dinge sagen. I want you to sing for me. Ich möchte, dass du für mich singst. I want you to sing with all your heart. Ich möchte, dass du mit dem ganzen Herzen singst. Wow, God spoke to me. Gott hat zu mir gesprochen. Then the thoughts come in. Dann kommen die Gedanken. I don't think I can sing. Ich weiß nicht, ob ich wirklich there singen kann. So many thoughts in there. Und da sind so viele Gedanken, die da hineinkommen. And I begin to speak inside inaudibly. Und innen drin fange ich schon an, diese Gedanken auszusprechen. I can't do it. I can't do it. No, I can't do it. Das geht nicht. Das I have a confession that's in my mind that has not yet come out of my mouth. Ich habe ein Bekenntnis, das in meine Gedanken bereits ist, was vielleicht noch nicht aus meinem Mund hervorgekommen ist. And then someone says, hey, I hear you like to sing. Oh, ich habe gehört, du singst gerne. I can't sing. Na, ich kann nicht singen. And you just, what's the word, depowered yourself. Und du hast dich selbst entmachtet. From what God has called you to do. Von dem, wozu Gott dich ja berufen hat. Through your confession. Durch dein eigenes Bekenntnis. Illustration. Ich werde euch veranschaulichen. Peter's in the boat and they're going across. Petrus ist in dem Boot und sie fahren darüber. And the wind is contrary. Und der Wind steht ihnen entgegen. And they're just rowing und sie rudern and und sie rudern. And suddenly, plötzlich, off to the side, maybe like the length of this or half the length of this chapel. Vielleicht so in dieser Entfernung, halbe Länge der Kapelle. Jesus is walking on the water. Jesus geht übers Wasser. And he's going to go right by them. Er geht direkt an ihnen vorbei. The Lord is so funny. He's so funny. Ja, das ist so lustig. Like probably the angel said, "What are you going to do, Lord?" Da hat die Engel fragen ihn, well, Herr, was wirst du machen? You know, I'll try to just like make like I'm going to walk by him. You know, like I don't even see them. Wird so spielen, ich werde jetzt aber direkt an ihnen vorbeigehen, als wenn ich sie gar nicht sehe. He's so funny. Er macht es so. I mean, Spaß. When we get to meet the Lord, he's going to make us laugh. Wenn wir den Herrn treffen, dann werden wir viel zu lachen haben. All the things he's done. Über all die Dinge, die er getan hat. And then suddenly they see him and they go, ah! Plötzlich sehen sie und sie schreien, ah! It's a ghost! Ein Geist! Ah! Ein Geist! And the Lord says, no, it's me, don't be afraid. Sagt, nein, hab keine Angst, ich bin's afraid. So what does Peter do? He says, what? Was macht Petrus? In the Greek, the word if is there 10 times. If it's you. Im Griechischen ist das Wort wenn steht da 10 Mal, kannst du nicht 10 Mal benutzen. If it's you, then call me out. Wenn du bist, dann ruf mich raus. To walk on the water. Auf dass ich auch auf dem Wasser gehe. And the Lord says, come. Der Herr sagt, komm. And Peter steps out. Petrus tritt auf das Wasser. And he starts to walk. Er fängt an zu gehen. Auf dem Wasser. And what was missing? Was fehlt? He had no confession. Kein Bekenntnis. He started to implement what the Lord did with no confession. Gefangen, das umzusetzen, was der Herr tat, aber ohne selbst ein Bekenntnis. He heard the winds. Er hörte die Winde. He got afraid. Er hatte Angst. He started sinking. Er fing an zu sinken. And then he said, Hosanna. Dann sagte Hosanna. Save me. Errette mich. If he had said hallelujah, hätte er gesagt hallelujah, he would not have had to say hosanna. Hätte nicht hosanna sagen müssen. If he had gotten out of the boat, wenn er aus dem Boot and aus said, wäre, wow, hallelujah, oh yeah, I'm hallelujah, walking on the water today. Ich wandle auf dem Wasser and heute. I'm not afraid of any waves, any wind. Ich habe keine Angst I'm vor walking, den Wellen, vor dem I'm Wind. Focused on the Lord. And here Herrn. I go. Here oh, I go, boys. Bye-bye. Bye-bye. I'm focused. I'm focused. If he had been talking to himself and praising the Lord, he wouldn't have heard the wind. Because he had no confession. Aber er hat ja kein Bekenntnis gehabt. And this is the thing. Make time where you can listen to the Lord. Nimm dir die Zeit, wo du auf den Herrn noch hören kannst. Make it a habit. Mach es zur Angewohnheit. If you don't make it a habit, wenn es nicht zur Angewohnheit machst, your Christianity will be worthless. Dann wird dein Christsein wertlos sein. Number two, Punkt zwei, ask the Lord for your confession. Bitte den Herrn um dein Bekenntnis. Say, Lord, what should I be confessing? Herr, was soll ich bekennen? Give me something. Gib mir etwas. I can't get along with this person at work. Give me something. Ich komme mit dieser Person einfach nicht zurecht bei der Arbeit. I can't stand my spouse. Give me something. Ich kann mit meinem Ehepartner nicht zurechtkommen. Help me. Hilf mir. I can't stand me. Ich kann mich auch gar nicht ertragen. Give me something to confess. Gib mir etwas, was ich bekennen kann. God gave me, I asked him this week and he gave me this. Ich habe Gott diese Woche gefragt, er hat mir Folgendes gegeben. If I am for you, who can be against you? Wenn ich für dich bin, wer kann gegen dich sein? If I delivered my own son up for you, wenn ich meinen eigenen Sohn für dich hingegeben habe, will I not give you all things freely? Will ich dann mit ihm dir nicht alles freigebig geben? That's my confession. Das ist mein Bekenntnis. I'm confessing it and confessing it. Ich bekenne es und ich bekenne es. No confession. Kein Bekenntnis. Okay, let's talk about this. We have 15 minutes. Now, what happens? What happened to Peter? Und was geschah mit Petrus? He became afraid. Er fing an Angst zu haben. And this is what happens to us. Und das beginnt auch, passiert auch uns. If I can define a praiseworthy activity, wenn ich eine wirklich lobenswerte Handlung definieren kann, we can really grasp, wenn wir das wirklich begreifen können, let's put Micah 6:8 in there. Nehmen wir zum Beispiel einmal Micha 6:8. Do what's right. Tu, was recht ist. Here's what the Lord requires. Three things. Drei Dinge sind es. Do what's right. Tu, was recht ist. Be merciful. Seid barmherzig. And walk humbly with your God. Und wandle demütig vor deinem Gott. Well, what do I do? Was soll ich tun? I got faith. Ich habe I don't Glauben, know what to do. Aber ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Do the right thing. Mach das, was richtig ist. Do the right thing. Mach das, was recht Walk ist. Through the day and do the right thing. Gehe durch den Tag und tue das, was recht ist. And if you're in doubt, und wenn du Zweifel hast, then be merciful. Dann sei barmherzig. And walk humbly with your God. Und wandle in Demut vor deinem Gott. What's the opposite of that? Was ist das Gegenteil davon? Compromise. Kompromisse schließen. Critical. Eine kritische Haltung. And proud. Und stolz. I mean, how many people walk like that? Compromised. Und wie viele Leute, die gehen so, sie machen Kompromisse nur. God tells them one thing and they say another thing. Und Gott sagt ihnen eines, aber sie sprechen das andere aus. God says one thing, but they do another thing. Gott sagt ihnen etwas, aber sie tun genau das Gegenteil. The word says this and they do that. Das Wort sagt dies, aber sie tun das andere. Compromise. Kompromisse. Number two, critical. Zweitens, diese kritische Einstellung. Because you think you do everything right. Weil du denkst dir ja, ich mach doch alles richtig. Oh, that's me. I do everything. Ich bin das doch, ich mach doch alles richtig. Right. Yeah. And now I will try to straighten the rest of the church out. Nun werde ich mal schauen, dass wir den Rest der Gemeinde auch hinbiegen. No, that's not the right thing. You see, nein, das ist nicht richtig. Right there, you're wrong. Genau dort, da läuft's Because verkehrt. Because it says, be merciful. Das heißt, ja, sei barmherzig. Well, there's people in the church, and I don't really think they're believers. Na, da gibt's Leute in der Gemeinde, und ich weiß nicht, ob die wirklich glauben. And I'll find them. Ich werde sie schon finden. If it takes me the rest of my life. Und wenn das den Rest meines Lebens braucht. Well, Jesus said, let the tares grow with the wheat. Hat nicht Jesus gesagt, lass auch das Unkraut mit dem guten Samen wachsen? Let them grow together. Let them grow together. Lass sie zusammen wachsen. Because if you try to remove those, denn wenn du das Unkraut zu entfernen versuchst, you will destroy the wheat. Dann wirst du auch den Weizen zerstören. So that's not the right thing to do. Also es ist nicht richtig, das zu tun. Be merciful. Sei barmherzig. And walk with God. Und wandle mit Gott. Now, whenever we want to do the right thing, immer wenn wir das Richtige tun wollen, we're always going to be opposed. Wird uns immer irgendwo Widerstand we're entgegenkommen. Always going to hear voices. Wir werden diese Stimmen hören. Voices from within. Stimmen innen. And voices from without. Und auch Stimmen, die von draußen kommen. They will von always be there. Die werden immer da sein. And here's my principle this morning. Hier kommt jetzt mein Prinzip für heute früh. David ran at the giant. David, er lief auf den Riesen zu. He made his confession. Er legt sein Bekenntnis Let's ab. Say this, he heard from God. Er hörte von Gott. He made his confession. Er legte sein Bekenntnis ab. And he ran at the giant. Und dann lief auf den Riesen zu. Revival is immediate obedience to the Holy Spirit. Erweckung ist ein direkter, ein sofortiger Gehorsam gegenüber dem Heiligen If Geist. You are sure that God has spoken to you, wenn du dir sicher bist, dass Gott zu dir gesprochen hat. If you are sure that the Holy Spirit is convicting you, wenn du dir sicher bist, dass der Heilige Geist dich überführt hat, let your obedience be immediate. Lass dein Gehorsam einen direkten sein. And here's three reasons why. Und es gibt da drei Gründe, warum. And I was teaching this to the kids Friday in Gutenstein. Und ich habe das auch den Jugendlichen so gelehrt am Freitag in Gutenstein. Number one. Punkt eins. If you do something immediately, wenn du etwas sofort tust, you have maximum motivation. Dann hast du maximale Motivation. Your motivation will never increase. Deine Motivation kann nicht mehr größer werden. As time goes on, wenn da die Zeit einfach da weitergeht, it will only decrease. Sie wird sich einfach nur senken. If you eat something on a plate, wenn du etwas auf dem Teller isst, and you don't wash the plate right away, aber den Teller nicht gleich abwäscht. You think you're going to want to wash it more tomorrow than today? Glaubst du, dass es morgen lieber wäscht als heute? Have you ever put wallpaper up in your house? Hast du jemals tapeziert? And then there's one little spot in the corner you can't really reach. Kleine Ecke da, oben, ganz oben in der Ecke. And you'd have to go get the ladder and carry it all the way in and move the chair, and it's a little bit of work. Naja, das ist dann ein bisschen Arbeit. Du musst dann die Leiter holen und noch alles beiseite tun. And you say, I'll do it tomorrow. Naja, mach mal morgen fertig. Will you do it tomorrow? Willst du das dann morgen machen? That piece of wallpaper will be hanging there 15 years from tonight. Dieses Stückchen Tapete wird er für 15 Jahre rumhängen. And I know this principle from construction. Und ich kenne dieses Prinzip, weil ich ja selbst auf dem Bau gearbeitet Do habe. It now, mach es jetzt. Because right now you have maximum motivation. Denn gerade jetzt hast du ja maximale Motivation And dazu. If I don't want to do it now, Und wenn ich es jetzt nicht tun möchte, it will be even worse tomorrow. Dann wird es morgen noch viel schlimmer so sein. So go get the ladder. Auf geht's, Leiter holen. And do it now. Und mach es sofort. Because it's only going to get worse. Das wird ja nur schlimmer werden. If we do it now, we minimize discouragement. Wenn wir das sofort tun, dann tun wir die Entmutigung überhaupt nicht zulassen. The longer I wait, the more discouraged I get. Je länger ich warte, umso entmutigter kann ich ja werden. God says, call that person. Gott sagt, ruf die Person an. And say you're sorry. Und sag der Person, das tut dir leid. Tomorrow. Mach es gleich morgen. Oh no, tomorrow would be much harder. Nicht erst morgen, mach es gleich. Denn morgen wird es viel schwieriger sein. It may sein. Not be possible because maybe the phone is broken right now. Also vielleicht mag es nicht gerade sofort möglich sein, weil das Telefon kaputt ist. But do it ASAP. Mach es aber sobald wie möglich. Knowing that the longer you wait, the harder it gets. Denn je länger du wartest, umso schwieriger wird es werden. But I don't know what to say. Aber ich weiß gar nicht, was ich don't sagen soll. Don't worry about that. Mach dir darüber doch keine Just Sorgen. Step out. Mach den Schritt. Just take the first step. God will give you the words. Mach den ersten Schritt einfach. Gott wird dir die Worte schon Matthew geben. Matthew 10:20. Matthäus 10:20. Your father will give you the words at that time. Don't worry about it. Dein Vater wird dir doch diese Worte in den Mund legen in dem Moment. Yesterday I had Cody outside in the courtyard. Gestern war der Cody draußen im Hof. And one of the neighbors that we're ministering to, she looked out and she waved to Cody. Hey Cody, Cody. Und da gab es welche von den Nachbarn, die den Cody sahen und sagten, hallo Cody. She said, kept saying, mein Schatz, mein Schatz. Hallo right. mein Schatz, Cody mein so Schatz. So we go inside and we walk by her door and Cody's sniffing at her door. Wir gehen da rein, wir gehen an ihrer Tür vorbei und der Cody, der schnüffelt an der Tür. And I thought, ich habe mir gedacht, ah, never mind, let's keep going. Was soll's, gehen wir weiter. I went to my door. Ging zu meiner Tür. I thought, hab mir gedacht, that was just the Holy Spirit. Das war gerade der Heilige Geist. Go back. But what am I going to say? Was werde ich sagen? I don't know. Knock, knock, knock, knock. Egal. She comes to the door. Sie kommt zur Tür. I said, Cody wanted to say hello. Cody wollte nur Hallo sagen. And she said, he did, and wirklich, she loved it. Wirklich, das she said, can he stay over my house for a little while? Kann ein bisschen bei mir zu Hause I bleiben? Said, sure, keep Sicher. Him for an hour, I don't care. Eine Stunde ist schon okay. Just do it. Mach's einfach. If you think too much, wenn du zu viel drüber nachdenkst, you overthink and make it all complicated. Und das einmal nochmal überdenkst und überdenkst und immer komplizierter wird. Just do, if you know what to do, just do it. Wenn du weißt, was du tun sollst, Don't tu think es. Too much. Just step Denk out of the boat. Denk nicht zu viel drüber nach. Step out. Like Peter did. He just stepped out. Wie Petrus. Einfach rausgetreten. Without a confession. Aber ohne Bekenntnis. And then he sunk. Dann ist er eingesunken. But he started out good. Aber er hat gut angefangen. He stepped out. Er hat den Schritt gemacht. Just step out. Mach den Schritt. You're not going to step out of the boat, are you, Peter? Petrus, du bist are you crazy? Nein, du bist doch verrückt. Yeah. Ja. I'm crazy. Ich bin verrückt. I'm crazy. Ich bin verrückt. But do it with a confession. Aber mach es mit Bekenntnis. You are always with me. Du bist immer bei mir. You will help me. Du wirst Number mir helfen. Two. Punkt zwei. If you do it right away, wenn du es sofort tust, you will maximize efficiency. Dann wird auch die Effektivität maximal sein. Someone wrote me and they said, "Wow, do you live on your computer?" Jemand hat mir gesagt, lebst du an deinem Computer? Is it attached to you? Ist das irgendwie da so festgemacht bei dir? Because as soon as I write you an email, I get a response immediately. Sobald ich dir eine E-Mail schreibe, bekomme ich sofort die Reaktion. And I wrote back. Ich habe zurückgeschrieben. No, it's not attached to me. Nein, es ist bei mir nicht befestigt. But I've come to the conclusion. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen. If I have to read your email twice, wenn ich dein E-Mail zweimal lesen it's muss, a lot more work. Braucht viel mehr Arbeit. So I answer them all immediately. Also beantworte ich sie alle sofort. If I do it immediately, wenn ich es sofort tue, it doesn't go down in the inbox. dann geht es nicht erst in die Inbox. And then I have to think, who was that again? Also, wer war das that gleich? Again? Wer war das jetzt? What did I say to them? Was wollte ich ihnen sagen? If you do it immediately, it's more efficient. Wenn ihr sofort macht, ist es doch sehr viel effektiver. I think I'll clean my room later. Ich glaube, ich werde es später aufräumen. It's so dirty. It's so like clothes everywhere. Dreckig. Also die ganze Kleider liegen um. I'm going to go to the store first. Also ich gehe mir erst in den Laden. I can't find my keys. Mein Schlüssel. Where are my keys? I spent 20 minutes looking for the keys. 20 Minuten nur gesucht nach dem you Schlüssel. You could have had the room cleaned in 10. In 10 Minuten hättest du alles aufräumen it's können. It's so inefficient. Es ist so ineffektiv. So if we do it right away, we minimize confusion. Wenn wir es sofort machen, wir minimalisieren ja die Verwirrung. And number 3, if we do it right away, und wenn wir es sofort machen, we maximize joy. Dann ist unsere Freude maximal. When are you gonna fix the door, hon? Liebling, wann wirst du da die Tür in Ordnung bringen? Tomorrow. Morgen. Just put some oil on it. It's making noise. Bisschen Öl rein. Yeah. Tomorrow. Morgen. Morgen mache ich's. I thought you were gonna do the door today. Look, I'm busy. I promise to do it tomorrow. Also ich habe dir doch versprochen, ich mach's morgen. The longer you wait, je länger du wartest, when you finally do it, wenn es dann schließlich machst, you hate the door. Du hast die Tür. You do it and there's no joy. Du machst es aber überhaupt keine Freude dabei. Do you know what I had to go through for you? Weißt du, was ich da durchmachen musste? I listened to my wife 10 times. 10 Mal habe ich meine Frau If you had done it the first time, wenn ich es beim ersten Mal gemacht hätte, she would have been happy. Dann wäre sie glücklich gewesen. You would have been happy. Du wärst glücklich because gewesen. Because she's happy. Weil sie ja glücklich ist. And happy wives make happy lives. Fröhliche Frauen machen right? eine glückliche Ehe. So you maximize joy. So ist deine Freude maximal. You maximize your motivation. Du maximierst deine Motivation. You maximize your efficiency. Du maximierst deine Effektivität. And you maximize your joy. Und du maximierst deine Freude. And by maximizing joy, I minimize frustration. Und wenn ich meine Freude maximiere, dann minimiere ich die Frustration. Now I want to show you something, a quote I have. Ich möchte euch etwas zeigen. Es ist ein Zitat. And I don't see if you know who it's from. Also mal schauen, ob ihr wisst, von wem das kommt. It's not the critic who counts. Es ist nicht der Kritiker, der zählt. Not the man who points out how the strong man stumbles. Nicht der Mensch, der darauf aufmerksam macht, wie ein Starker stolpert. Or where the doer of deeds could have done better. Oder wie der Taten vollbringt, sie hätte besser machen können. The credit belongs to the man who is actually in the arena. Das Ansehen und Vertrauen gehört dem Menschen, der tatsächlich in der Arena steht. Whose face is marred with dust and sweat and blood. Dessen Gesicht von Staub und Schweiß und Blut entstellt erscheint. Who strives valiantly. Der aber tapfer kämpft. Who errs and comes short again and again. Auch wenn er irrt und wieder Fehlschläge erlebt. Because there is not effort without error and shortcomings. Denn es gibt keine Leistung ohne Irren und Unzulänglichkeit. But who does actually strive to do the deed. Wer aber tatsächlich danach strebt, das Werk zu tun, zu erfüllen. Who knows the great enthusiasm, the great devotion. Wer den großartigen Enthusiasmus und die ganze Hingabe kennt. Who spends himself in a worthy cause. Wer sich selbst einer würdigen Ursache hingibt. Who at best knows in the end the triumph of high achievement. Wer im besten Fall am Ende den Triumph der bedeutenden Leistung erkennt. And who at worst, if he fails, at least he fails while daring greatly. Und im schlimmsten Fall, wenn er versagt, er zumindest doch versagt, während er Großartiges wagte. So that his place shall never be with those cold and timid souls, so dass sein Platz nie bei diesen kalten und ängstlichen Seelen sei, who know neither victory nor defeat. Die nie Sieg noch Niederlage kennen. Theodore Roosevelt, 26th President of the United States. Yeah. And if you look at this Mount Rushmore, these are the four most beloved presidents in American history. Das sind die vier geliebtesten Präsidenten in der amerikanischen Geschichte. And if you look at the next picture, that's how big those these carvings are. Und da könnt ihr sehen, wie groß diese dieses Werk ist. Where this guy is almost the eye of the of Lincoln is almost as big as this guy. Da ist einer, der macht ihn gerade sauber, und der Mann, der ihn sauber macht, ist fast so groß wie das Auge von diesem Monument. Go back to the four men, please. Yeah. Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln. They're beloved. Sind so geliebt. Because of what they did. Wegen dem, was sie getan haben. And praiseworthy activity will always, always cost us something. Lobenswerte Handlungen werden uns immer etwas kosten. And these four men paid a price. Aber diese vier Männer, sie haben einen Preis bezahlt. To do something great for other people. Etwas Großartiges für andere Leute zu tun. Now just to close. Um abzuschließen. There's things that are we call no-brainers. They're easy. Es gibt Dinge, dafür braucht es kein Hirn. And there's things that are complicated. Und es gibt andere Dinge, die sind komplizierter. There's things that are easy. Da gibt es Dinge, die sind ganz leicht. Open the door for somebody. It's easy. Eben die Tür für jemanden zu öffnen, ganz einfach. You don't have to go home and pray about that. Just do it. Da muss ich nach Hause gehen und erstmal drüber beten. Mach es einfach. Ladies carrying a packet, just do it. Da ist eine Dame, sie trägt ein Paket. Nimm sie doch ab. It's a no-brainer. Da braucht sie kein Hirn zu. And then there's more complicated things. Dann gibt es kompliziertere like, Dinge. Should I marry this person? Soll ich diese Person heiraten? Well, you know what? You should think it through immediately. Das solltest du sofort durchdenken. Immediately begin to think it through. Na, kleinen Moment. Beginn sofort. Which brings us zu durchdenken. To the next habit. Denn das bringt uns ja zu der nächsten Gewohnheit. Which is to be a continual learner. Das ist die Angewohnheit, dass man einfach beständig jemand ist, der lernt. Now let's close with this. Schließen wir mit diesem ab. That the greatest doer in history. Dass der größte Täter in der Geschichte was Jesus. Jesus war. He created the universe for us. Er hat das Universum für uns geschaffen. Out of love. Aus Liebe. And then he came and he gave himself for us. Und kam er und er hat sich selbst uns hingegeben. Out of love. Aus Liebe. And he went to the garden. Und er ging in den Garten. And he went to the cross. Gethsemane, und er ging zum Kreuz. Because he was a doer. Weil er jemand war, der Dinge getan hat. He listened to his father. Er hat zum Vater he was in the garden. Er hat dem Vater gehört. Er war im Garten. He was overwhelmed by what he knew, what he could see was coming. Er war völlig überwältigt von dem, was er wusste, was er bereits sah, dass es auf ihn zukam. And then he said, Father, not my will. Und doch sagte er, Vater, nicht mein Wille, but thy will. Sondern dein Wille geschehe. And he drank the cup of the wrath of God. Und er trank diesen Kelch des Zornes Gottes. Looking into the cup. Und indem er in diesen Kelch schaute, caused him to bleed through his pores. Nur ein Blick da hineinzuwerfen hat dazu geführt, dass er schon aus allen Poren am Blut geschwitzt hat. Just to look into it. Nur diesen Blick da hineinzuwerfen. What did he experience to drink it to the very last drop? Aber was hat er dabei erlebt, als er ihn ausgetrunken hat bis zum letzten Tropfen? This is the one we love. Das ist der, den wir lieben. Let's take a moment now. Nehmen wir uns einen Moment Zeit. And let's pray. Und lass uns beten. To our Lord. Zu unserem Herrn. Jesus. We thank you this morning. Wir danken dir heute früh. For all you've done for us. Für alles, was du getan hast für uns. If we look at all the little things in creation. Wenn wir uns all diese bisschen die kleinsten Kleinigkeiten, die Dinge in der Schöpfung anschauen. The fish and the butterflies. Die Fische, die Schmetterlinge. The stars. Die Sterne. The sun. die Sonne, the air that we breathe, die Luft, die wir atmen, the vegetables and fruits that we eat, das Gemüse, die Früchte, die wir essen, our teeth, unsere Zähne, our eyes, our ears, unsere Augen, unsere Ohren. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you for drinking that cup, Lord. Und danke, dass du diesen Kelch getrunken hast. For obeying your father. Danke, dass du deinem Vater gehorsam warst. And paying a price for us. Und diesen Preis für uns bezahlt hast. Thank you. Danke. Maybe there's somebody here this morning and you'd like to receive Jesus in your life. Vielleicht ist heute jemand hier und du möchtest Jesus in deinem Leben empfangen. Just pray this prayer. Bete einfach dieses Gebet. God, forgive me. Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. John said, "This is the Lamb of God who takes away the sins of the world." Johannes der Täufer sagte, siehe, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Let that be your confession. Lass es dein Bekenntnis sein. God, take away my sin, please. Gott, nimm meine Sünde. Forgive me, cleanse me. Bitte vergib mir, reinige mich. Jesus, this morning. Jesus, heute früh. Help us, Lord, to build our houses correctly. Hilf uns, dass wir unsere Häuser richtig bauen. To build them on the rock. Dass wir sie auf dem Felsen bauen. Your word. Auf dem Fels, deinem Wort. But being doers of your word. Und dass wir Täter deines Wortes sind. Help us to be like David, who ran toward the giant. Hilf uns, wie David zu sein, der auf den Riesen zurannte. Bartimaeus, who threw his coat away. Wie Bartimaeus, der seinen Mantel einfach zurückließ. Peter, who stepped out of the boat. Petrus, der aus dem Boot einfach stieg aufs Wasser. Help us to form a habit of immediate obedience. Hilf uns einfach, diese Angewohnheit des direkten Gehorsams zu formen. We pray in Jesus' name. Darum bitten wir in Jesu Namen. Let's just take a moment before the Lord. Nehmen uns einen Moment Zeit vor dem Herrn. And let's ask the Lord. Und bitten wir den Herrn. Give me a confession. Gib mir ein Bekenntnis. Speak to my heart. Sprich zu meinem Herzen. Give me something to do this week. Gib mir etwas, was ich tun kann diese Woche. Give me marching orders. Gib mir einfach den Marschbefehl. Speak to me. Sprich zu mir. What would you have me to do? Was möchtest du? Was soll ich tun? Let's just take a moment with the Lord and let's have the worship team come up really quietly.